Nibelheim hier, durch bleiche Nebel wie Blitze und feurige Funken. Hier stöhnt es laut, was liegt im Gestein? Was Wunder, wimmerst du hier? Hey Mime, munterer Zwerg, was zwickt und zwackt dich denn so? Lass mich in Frieden! Das will ich freilich, und mehr noch, höre, helfen will ich dir, Mime.